braucht mich jetzt nicht alle so da hinten rumzustehen, ihr könnt ruhig ein bisschen hier und so. Ihr wisst ja, dass man auf die Lust hat, so Musik auch tanzen kann. Mitziehen kann man auch.